بسم الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ich grüße euch alle ganz herzlich, liebe Geschwister, und ich freue mich, euch wiederzusehen. Dieses Mal in Finowstraße, in Markez. Alhamdulillah, das sind sehr schöne Momente, wo wir uns treffen. Und wie ich vor mir sehe, 100%, 99% von uns sind Jugendliche. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Zeit. Eine Zeit, die wir unbedingt nutzen müssen. Eine Zeit, die nicht verschwunden gehen muss. Eine kostbare Zeit. Und das Thema, was wir heute gewählt haben, ist auch sehr treffend und passend. Deswegen würde ich inshallah ta'ala, es gibt viel zu sagen, und die Gelehrte des Islams haben Bände nur im Thema Zeit geschrieben. Bände, wie wichtig die Zeit ist. Ich fange damit an. Eine Frage an euch alle. Ihr braucht mir nicht die Antwort zu geben. Ja? Sagt das so innerlich. Was ist die beste Gnade, die man hat, nach dem Islam? Geld? Kinder? Ja, vielleicht Gesundheit? Nicht Gesundheit? Es ist die Zeit. Die beste Gnade, die Allah Ta'ala den Menschen gegeben hat, ist die Zeit. Und leider, wie schnell und wie einfach und wie leicht geht diese Zeit so verloren. Kannst du das so einfach verpassen oder einfach in die Nichte bringen, das, was du vom Geld, zum Beispiel 10.000, 20.000 Euro, dass du das einfach auf den Boden schmeißt? Kannst du nie. Deswegen sagt man, das ist eine internationale Sprichwort. Der sagt, auf Französisch heißt das, le temps, c'est l'argent. Time is money. Und das ist, Geld ist, oder Zeit ist Geld. Es ist mehr als Geld. Wie die Chinesen sagen, es gibt ein Sprichwort von den Chinesen. Die sagen, du bist Chinese. Deswegen hast du so gemacht. die Chinesen sagen, man kann die Zeit nicht mit Geld kaufen. Es ist unkostbar. Das ist etwas ganz, ganz heilig. Aber wenn wir jetzt die Menschen beobachten, alle Menschen, Muslime und Nicht-Muslime, wenn wir sie beobachten, wie sie mit der Zeit umgehen, dann stellen wir fest, dass die Menschen in vier Gruppen unterteilt sind. Eine Gruppe, die sind sehr wenig. Die kann man zählen. Und wir bitten Allah Ta'ala, dass wir zu ihnen gehören, weil sie die Besten sind. Das sind diejenigen, die den Wert der Zeit schätzen, gut schätzen. Die genau wissen, was Zeit heißt, aber die auch gleichzeitig ihre Zeit gut führen und ihre Zeit niemals verschwenden. Das sind wie die Propheten, wie die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wie unsere Salaf, As-Salih, unsere tugendhaften Vorfahren. Als die Muslime die Zeit geschätzt haben, genau geschätzt haben, da waren wir sehr mächtig. Der Islam kam bis Paris, bis nach China. Damals, als die Muslime die Zeit verstanden haben und die Zeit nicht verschwunden haben, in dieser Zeit waren die Muslime in allen Bereichen sehr hoch entwickelt. Die Muslime sind diejenigen, die die Grundlagen von Algebra gemacht haben. Die Muslime sind diejenigen, die festgestellt haben, dass die Erde sich bewegt. Die Muslime sind diejenigen, die dieses Null entdeckt haben. Aber leider sind sie heutzutage fast Null. Null, dieses Null, was viele Probleme gelöst hat Durch nun haben wir die negative Zahlen und positive Zahlen erreicht. Durch nun wurden so viele Probleme gelöst. Die Muslime, das sind diejenigen, die erste Operation in der Chirurgiebereich gemacht haben. Das sind die Ersten, die den Körper aufgemacht haben. Die Muslime sind diejenigen, die in Algorithmen, und das ist von Al-Khawarizmi, rahimahullah, diese Algorithmen, was sie uns von Problemen heutzutage gelöst haben. Aber wann war das? Als die Muslime nach dem Islam gelebt haben. Als die Muslime nach dem Koran gelebt haben. Heutzutage haben wir den Koran hinter unseren Rücken gelassen. Und wir leben nach anderen Ideologien. Wir leben nach anderen Sitten. Und wir haben unseren Schatz von unseren Hand weggemacht. Die erste Gruppe, das sind die Besten. Unsere Vorfahren. Das sind diejenigen, die den Wert der Zeit gut geschätzt haben, aber gleichzeitig gut praktiziert haben. Zweite Gruppe, das sind diejenigen, das ist eine Gruppe von den Menschen, sie wissen ganz genau den Wert der Zeit, aber sie machen nichts. Sie verschwinden ihre Zeit. Ihre Zeit geht ins Leere. Wie man sagt, sie schlagen die Zeit tot. Die sind viele. Es gibt aber auch Leute oder eine Gruppe der Menschen, die Zeit oder die Wichtigkeit der Zeit gar nicht kennen. Du sprichst mit ihm über Zeit. Hä, was sagt er da? Er weiß nichts. Er verliert seine Zeit. Er ist einfach, wie man auf Deutsch sagt, zu dumm. Seine Zeit ist einfach hundertprozentig verschwunden. Er weiß gar nicht. Er hat kein Ziel im Leben. Er hat nichts vor sich. Also er lebt wie ein Tier. Das sind die meisten Menschen auf dieser Planet. Die meisten Menschen auf dieser Planet gehören zu dieser Gruppe. Das sind die Leute, die den Wert der Zeit nicht gut schätzen und die nicht praktizieren. Es gibt Leute, wie ich vorhin gesagt habe, die zweite Gruppe war, das sind Leute, sie kennen den Wert der Zeit. Sie kennen den Wert der Zeit, aber sie haben eine schlechte Zeitführung. Er schafft nichts. Er macht nichts. Er ist auch Verlierer. Ja? Und deswegen, guck dir selber und frag dich selber, zu wem du gehörst. Zu wem du gehörst. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns auf dieser Erde erschaffen. Die Zeit ist begrenzt. Allah ta'ala sagt uns im Koran, أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. أو ihr Menschen, denkt ihr, dass wir euch für gar keinen Sinn erschaffen haben, für sinnlose Zwecke? O ihr Menschen, denkt nach. Ist euer Leben sinnlos und ziellos? Allah Ta'ala sagt, Ta'ala Allahu Malikul Haqq. Geehrt sei Allah, dass er sowas tut. Deine Zeit, liebe Bruder und Schwester, ist kostbar. Und deswegen sagt einer von den tugendhaften Vorfahren, die Zeiten der Menschen sind vier. Vier. Es gibt kein fünfte. Entweder ist man unter einer starken Prüfung, starke Krankheit, schlimme Krankheit, dann ist seine Zeit unter der Krankheit, unter Leid. Oder entweder ist deine Zeit unter den Gnaden Allahs. Du hast alles. Gesundheit, Reichtum, Verstand, alles Mögliche. Oder deine Zeit ist in den Sünden. Man ist nur in der Irre. In der Nacht ist er in Diskothek. Er schläft, er steht auf, er geht seine Zeit wieder verschwinden, er nimmt das Auto und er geht irgendwohin sinnlos und er schlägt die Zeit tot. Oder du bist, deine Zeit verbringst du in den guten Taten, in den guten Werken. Allah subhanahu wa ta'ala zeigt uns im Koran, dass die meisten Menschen und ganz besonders die Allah verleugnet haben. Das sind die Ungläubigen, die Allah verleugnet haben, die seinen Prophet verleugnet haben, die seinen Bücher verleugnet haben, die Unrecht tun. Was ist mit ihnen? Allah Ta'ala beschreibt sie im Koran wie das Vieh. Wie das Vieh. Allah Ta'ala sagt, وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَاكُلُونَ كَمَا يَاكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ. Und diejenigen, die Allah verleugnet haben, die Verbrecher sind, die Unrecht tun, die seinen Propheten verleugnet haben, die seine Bücher verleugnet haben, was ist mit ihnen? Allah Ta'ala sagt, die genießen und fressen wie das Vieh. Sie genießen und fressen wie das Vieh. Aber was ist dann? Und das Feuer wird ihre Wohnstadt sein. Allah soll uns schützen. Allah subhanahu wa ta'ala gibt jedem von uns eine begrenzte Zeit. Du lebst 30, 40, 60 Jahre. Wie ich heute in der Freitagsrede erwähnt habe, wir leben eigentlich nicht 60 Jahre. Auch für diejenigen, die 60, 70 Jahre leben, wir leben nicht 60 Jahre. Das ist nur der Scheitan, der dich irrt. Richtiges Leben. Du bist neugeboren, bist 12 Jahre alt, bist du Kind. Du weißt gar nicht von dieser Welt. Ab 12 Jahren musst du in die Schule gehen. Nach der Schule musst du schlafen. Und du hast ein Monat im Jahr, wo du in Ferien gehst. Also wieder von 12 Jahren bis 19, 20 Jahre Schule. Stress. Ab 20 Jahren gehst du in ein Studium. Es dauert wieder bis 25, 26, 27 Jahre. Und danach lebt man? Nein, musst du arbeiten gehen. 8 Stunden pro Tag. Jeden Tag. Dein Leben geht arbeiten, arbeiten. Und sie warten auf diesen Monat. Auf diesen Monat Urlaub. Damit sie nach Mallorca gehen und ihre Gelüste freigeben. So ist wie ein, subhanallah. Sinnlos. Er arbeitet, spart Geld und baut und alles, bis er 63, 64 Jahre erreicht. Oh, jetzt gehe ich in die Rente. Jetzt fängt mein Leben an. Ich habe ein Villa. Ich habe Geld. Ich habe alles erledigt. Jetzt gehe ich verreisen. Ich gehe nach China. Ich gehe nach Marokko. Ich gehe verreisen nach Spanien, um die Welt zu gucken. Aber er hat vergessen, dass einer bei ihm klopfen wird. Wer? Der Todesengel. Der kommt, er macht, hallo, das ist deine Zeit. Schluss. Allah hat dir 65 Jahre gegeben. Was hast du da getan? Da sagt man, oh, ich habe keine Zeit mehr. Ich habe ein Sprichwort vom Internet rausgesucht, ein deutsches Sprichwort, der passt wirklich dazu. Der sagt, wir schätzen, das ist von Leo, er sagt, wir schätzen die Zeit erst, wenn uns nicht mehr viel davon geblieben ist. Zu spät. Zu spät. Da kannst du nicht mehr. Allah Ta'ala hat dir genug Zeit gegeben. Was hast du da getan? Liebe Geschwister, warum leben wir? Wozu leben wir? Wir Muslime, wir wissen, warum wir leben. Wir haben ein Ziel. Dieses zeitige Leben ist ein vorübergehendes Leben. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und der Hadith ist in Bukhari, der kam zu Ibn Umar und er hält ihn fest von der Schulter. Die Sache ist ernst. Du musst mir zuhören, sagt er. Jetzt gebe ich dir einen Ratschlag. Was ist das? Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt ihm, Ya ibn Umar, kun fi dunya ka annaka gharib, au abiru sabib. O Ibn Umar, sei in diesem Leben, in dieser Dunya, wie ein Fremder. Oder wie ein Durchreisender. Ein Durchreisender, der gehört nicht zu dieser Stadt. Stellt euch mal vor, was Muhammad s.a.w. uns gesagt hat, wie wir uns einstellen müssen in dieser Dunya. Aber wie leben die Leute heutzutage? Als wären sie ewig geblieben. Als hätten sie hier Jahre und hunderttausend Jahre leben werden. Deswegen, liebe Brüder, schützen wir die Zeit. Allah subhanahu wa ta'ala fasst uns alles zusammen in eine schöne Ayah, in Surat al-Rum. Allah ta'ala sagt, Allah, Allahu alladhi khalaqakum min da'fin, thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwata, thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fan wa shibah. يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يوفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان بل لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث وهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. Allah ist es, der euch in Schwäche erschaffen hat. Und nach der Schwäche gab euch Stärke. Das ist die Jugendzeit. Dann wiederum nach der Stärke gab euch Schwäche und graues Haar. Er schafft, was er will. Und er ist der Allwissende, Allmächtige. Und an dem Tage, wo die Stunde herankommt, werden die Schuldigen schwören, dass sie nicht länger als eine kurze Zeit auf Erde weilten. Allah subhanahu wa ta'ala fasst uns das alles zusammen. Wie kommst du, liebe Bruder und Schwester, zu dieser Welt? Sind wir nicht weinend gekommen? Alle mit einem Schrei. Man kommt raus mit einem Schrei, weinend. Und alle Leute freuen sich um dich. Und wenn wir sterben? Wir sterben und alle Leute wieder weinen. Also Anfang ist Weinen und Ende ist Weinen. Und zwischen den beiden Sorgen, Bekümmernisse, Probleme, Geldnote, das, das, das. Was ist das vom Leben? Dafür geben wir unsere Zeit für das Leben. Dafür verschwindet man seine Zeit. So denkt kein Moslem. Der richtige Moslem ist derjenige, der nach einem Ziel lebt. Was ist das Ziel? Den Wohlgefallen Allahs zu erreichen. Ich komme jetzt direkt im Thema rein. Allah subhanahu wa ta'ala zeigt uns im Koran, dass die Gnade der Zeit die beste Gnade ist. Allah ta'ala sagt, وهو الذي جعل لكم الليل والنهار والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. Jetzt zeigt uns Allah Ta'ala, warum hat er überhaupt uns erschaffen und warum hat er überhaupt Nacht und Tag gegeben? Wozu? Er sagt, und er ist es, der die Nacht und den Tag so gemacht hat, dass sie sich voneinander für jemanden unterscheiden, der Bedenken oder Dankbarkeit zeigen will. Bist du das, der Dankbarkeit und der Allah Ta'ala bedenkt? In der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam finden wir ein Hadith. Und das ist in Bukhari an Ibn Abbas radiyallahu anhu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, Ni'matan maghbunun fihima kathirun minan nas. As-sihhatu wal-faraq. Zwei Gaben und zwei Gnaden. Viele Leute und viele Menschen verpassen sie einfach und verschwinden sie einfach. Was ist die? As-sihha, die Gesundheit und die Freizeit. Gesundheit und Freizeit. Wir verpassen das. Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns das im Koran, wie wir an dem Tag der Auferstehung immer denken müssen. Und dass diese Zeit, dass dieses Leben immer nur ein trügerisches Genuss ist. Das sagen aber auch die deutschen Sprichwörter. Ein Sprichwort sagt, Die Zeit ist die kostbarste aller Gaben, die Gott uns gegeben hat. Darum müssen wir sie auf eine Art nutzen, die zeigt, wie hoch wir diese Gabe schätzen. Das ist von August Strindberg. Ja? Sie wissen das auch. Ein anderes Sprichwort sagt, die Zeit ist zu kostbar, um sie mit falschen Dingen zu verschwenden. Das ist von Heinz Rühmann. Allah subhanahu wa ta'ala gibt uns andere Einstellungen, die wir haben müssen. Ehrlich gesagt, ich sage euch eine Tatsache, die ich in dieser Woche festgestellt habe, als ich meine Recherchen gemacht habe. Ich habe bei den westlichen Wissenschaftlern und Philosophen gelesen, wie sie die Zeit vorstellen, wie sie die Zeit geben. Und ich habe bei unseren tugendhaften Vorfahren geguckt. Ich habe eine Sache festgestellt. Wallahi. Und mit Ehrlichkeit. Ich fand alle Einstellungen der Zeit bei den westlichen Philosophen trocken. Es fehlt was. Es fehlt was. Jeder, der nicht an Gott, an Jenseits glaubt, die meisten ja, nicht an Jenseits glaubt, das fehlt, dieser Stück. Wenn du bei den Gelehrten unseres, vom Islam siehst, wie die Zeit beschrieben haben, dann wirst du dich wundern, wie diese Menschen einen großen Überblick hatten. Bevor ich dazu komme, wie die unsere Gelehrten das sehen, Muhammad sallallahu alaihi wasallam zeigt uns auch in Sunna, wie die Zeit wichtig ist. Ein Hadith, was sahih ist, ist bei Tirmidhi und der Imam al-Albani hat das als Hasan bezeichnet. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أثناه وعن جسمه فيما أبلاه in einer anderen Lesung Verse وعن شبابه فيما أثناه وعن علمه وعن عمر وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا علم به. Jeder Mensch wird am Tag der Auferstehung diese vier Fragen bekommen. Du und ich alle. Hast du dich dafür vorbereitet? Du wirst diese Fragen bekommen. Bereite dich dafür. Nicht theoretisch, praktisch. Der Bruder hat vorhin eine sehr schöne Eier gelesen. Oh, die ihr glaubt. Warum tut ihr das nicht, was ihr sagt oder was ihr wisst? Lieber Bruder und Schwester, ich erwarte von euch heute nicht, dass wir hören, ah, schön, interessant, und danach gehst du und verschwindest du deine Zeit. Nein, nicht so. Machen wir nicht wie unsere Eltern und Großeltern. Wenn wir die Vergangenheit der Muslime sehen, eigentlich sehen wir, dass die Muslime im letzten Jahrhundert so viel verpasst haben. Wir sind andere Generationen. Wir wissen, wo unsere Probleme liegen. Deswegen erwarte ich von euch und von mir selber, dass wir etwas tun. Und denkt nicht, dass ich besser als euch, als ihr seid, bin. Ich bin vielleicht viel, viel, viel schlechter in dieser Sache, bei der Zeitführung, aber ich lerne mit euch. Und ich will mit euch auch praktizieren. Deswegen, Muhammad s.a.w. sagt, jeder von uns wird vier Fragen bekommen. Er wird danach gefragt, wo er sein Alter verbracht hat. Hat er die in Diskotheken verbracht? Hat er sein Alter in Kinos verbracht? Und? Oder wo? Im Wissen? In wichtige Sachen? In der Religion? Die zweite Frage, er wird danach gefragt, wofür er sein Körper und seine Jugend gegeben hat. Seine Stärke, deine Jugendzeit, wo war das? Als du kräftig warst, was hast du damit getan? Hast du mehr Gebete verrichtet? Mehr Nachtsgebete verrichtet? Hast du mehr gute Taten verrichtet? Hast du Almosen gegeben? Hast du Menschen geholfen? Und? Oder hast du Leute geschlagen? Hast du Unrecht getan? Hast du anderen verletzt? Hast du Blut zergossen? Hast du? Was hast du getan? Du wirst diese Frage bekommen. Die dritte Frage, er wird danach nach seinem Geld gefragt. Woher hat er es verdient? Und für was hat er das ausgegeben? Dein Geld ist von Haram oder von Halal? Wofür, für was hast du dein Geld ausgegeben? In Halal-Bereich oder in Haram-Bereich? Diese Frage wirst du bekommen. Und die vierte, wenn ihr das jetzt hört, dann habt ihr keine Entschuldigung mehr. Nach seinem Wissen, was hat er damit getan? Heute wisst ihr, wie wichtig die Zeit ist. Morgen in Jenseits kommen wir alle zu Allah. Ja Allah, an dem Tag X, ich war in Philopstraße und ich habe den Leuten das gesagt. Da hast du keine Entschuldigung. Du weißt, tue was. Tue das. Allah Ta'ala sagt, er wird danach gefragt nach seinem Wissen, was hat er damit getan, ob er das praktiziert hat. Ibn Mas'ud, das ist Abdullah ibn Mas'ud, der Gefährte des Propheten sallallahu alaihi wasallam, er sagt, ma nadimtu ala shay'in kanadami ala yawmin gharabat shamsuh naqas fihi ajali wa lam yazid fihi amali. Guck mal jetzt, wie die Muslime über die Zeit sprechen. Sie haben andere Einstellung. Er sagt, wenn ich mal bedauere, dann ist mein Bedauern am meisten über einen Tag, wo die Sonne runtergeht und mein Alter wird kürzer und meine Taten werden nicht mehr. Ein Tag, was weggegangen ist, aber dein Alter ist bestimmt kürzer geworden, aber du hast nichts getan. Er sagt, das ist mein schlimmsten und mein höchsten Bedauern, dass ich so einen Tag verliere. Al-Hasan al-Basri, das ist einer der weisen Leute, also der Weisheit hat. Ein Tabi'i, der mit dem Gefährten des Propheten gelebt hat. Er wurde einmal gefragt, definiere uns, das habe ich heute in der Freitagsrede gesagt, definiere uns, was heißt Mensch? Wenn ich euch mal diese Frage stelle, was sagt ihr, was ist ein Mensch? Ich würde sagen, ein Mensch ist ein Geschöpfter, der Verstand hat, der sprechen kann, der Beine hat und. Also ich kann das beschreiben. Er sieht die Sache anders. Er beschreibt den Mensch mit Tagen. Er sagt, der Mensch ist Tagen. Tagen? Was ist das? Tagen. Er sagt, jeder Tag, der vergeht, wenn ein Tag vergeht, dann vergeht damit ein Teil von dir. Er stellt dies nur wie Tagen vor. Wenn ein Tag vergeht, ein Teil von dir wird weniger. Das heißt, demnächst erreichst du die Endstation. Das ist der Tod. Ein anderes Mal hat er gesagt, diesseitiges Leben, das ganze Leben für ihn ist 3 Tage. Hä? Was ist das? 3 Tage. Er sagt, gestern, morgen und heute. Gestern ist vorbei. Vorbei und ist vergangen mit den Taten, was du da verrichtet hast. Morgen, vielleicht erreichst du das nicht. Vielleicht stirbst du. Und heute ist dein Besitz. Heute gehört dir. Dann tue was. Dann tue was. Ein anderer Mal hat er gesagt, Naharuka daifuk. فأحسن إليه فإنك إن تحسن إليه ارتحل بحمدك وإن أسأت إليه ارتحل بذنبك وكذلك ليلتك. Er sagt, dein Tag ist dein Gast. Stell dir mal vor, ein Gast, der kommt zu dir rein, zu Hause. Wie gehst du mit dem Gast um? Er sagt dir, dein Tag ist ein Gast, der dich gerade besucht. Du sollst dich um ihn sehr kümmern. Wenn du dich um ihn gut gekümmert hast, dann geht er mit Dankbarkeit und Lob. Wenn er weggeht, mit Dankbarkeit und Lob. Er spricht über dich nur das Gute. Und wenn du ihn aber schlecht behandelst, dein Gast, wenn du ihn aber schlecht behandelst, dann geht er mit Verdammung und Verfluchung. Aber deine Nacht auch. Nicht nur der Tag. Auch die Nacht. Ein anderes Mal hat dieser Gelehrte gesagt, jeder Tag, der kommt, ruft bei seinem Morgensdämmerung, bei Fajr-Zeit, bei der Anfang, jeder Tag, der kommt, er ruft bei dem Morgensdämmerung und als ob er uns ruft und sagt, oh du Sohn Adam, stellt euch mal vor, bei Morgensdämmerung fängt der Tag. Stell dir das mal vor, er ruft dich. Das ist nicht, aber das ist in Tatsache so. Das, was er sagt, ist es in Tatsache so. Als ob er uns ruft und er sagt uns, O du Sohn Adams, ich bin ein neuer Tag und ich bin Zeuge über das, was du tust. Dann nutz mich gut, weil ich nicht mehr zurückkehren werde, erst am Tag der Auferstehung. Er wird nicht mehr zurückkehren. Deswegen, man sagt, der Zug der Zeit hat keine Haltestellen. Hat keine Haltestellen. Wenn der Zug von Hamburg kommt, da kann er in Hannover eine Station haben oder irgendwo. Aber der Zug der Zeit hat keine Haltestellen. Er vergeht. Er vergeht. Deswegen sagen auch die Deutschen, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit weg. Wer nicht mit der Zeit geht, der nicht steigt und mit der Zeit wirklich geht, der geht mit der Zeit. Der heißt, er ist verloren. Ja? Ein anderer französischer Sprichwort sagt, die verlorene Zeit fängt man nie wieder ein. Du kannst die niemals einfangen. Die ist verloren, die ist weg. Wenn das weg ist, dann ist das weg. Und man sagt auch, was bald wird, vergeht auch bald wieder. Das ist deutsches Sprichwort. Was bald wird, vergeht auch bald wieder. Das heißt, du bist wie im Kampf. Nutz die Zeit. Der Scheitan nutzt das, dass er dich in die Irre bringt. Es ist jetzt von heutzutage, ich glaube, das ist ein Politiker von der Grünen, der heißt Norbert Blüm, der sagt, wer den Zug der Zeit nicht besteigt, kann auch nicht die Richtung bestimmen. Du bist ohne Richtung. Wenn du nicht die Zeit nutzt und dieser Zug nicht besteigst, dann bist du ziellos. Wohin? Was? Was jetzt? Und wie? Jetzt kommen wir. Allah subhanahu wa ta'ala hat die Zeit geehrt im Koran. Und wir wissen, wie ich euch alles immer gesagt habe, wenn Allah ta'ala im Koran etwas heilig vorstellen will, etwas ganz großartig vorstellen will, was macht er? Er schwört dabei. Sah? Richtig? Er schwört dabei. Allah Ta'ala hat in mehreren Stellen im Koran bei der Zeit geschworen. Wie wichtig das ist. وَالْلَيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالْنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى anders. وَالْضُحَى وَالْلَيْلِ إِذَا سَجَى وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالْعَصْرِ وَالْلَيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر. الله تعالى bei der Nacht, wenn sie alles überdeckt und dem Tag, wenn er erscheint, bei der Morgenhelle an der Nacht und der Nacht, wenn sie alles umhüllt, bei der Morgendämmerung und den 10 Nächten, beim Zeitalter. Nein, ich schwöre bei dem Abendrot und der Nacht und dem, was sie zusammen treibt. Und bei der Nacht, wenn sie anbricht und bei dem Morgen, wenn er Atem schöpft. Und bei der Nacht, wenn sie den Rücken kehrt. Und bei dem Morgen, wenn er erstrahlt. Allahu Akbar. Ist das nur so? Wenn wir schwören, dann schwören wir bei Allah, weil Allah für uns der Heiligste ist. Allah Ta'ala schwört bei der Zeit, damit er uns zeigt, wie wichtig das ist. Aber auch der Islam lehrt uns eine Disziplin. Ist das ein bisschen langweilig? Vielleicht beende ich das. Weil ich glaube, die Zeit ist mehr und ich finde, dass ich noch nicht viel gesagt habe. Ja? Inshallah ta'ala. Deswegen bitte ich euch ein bisschen um Geduld. Ihr könnt mich ein bisschen ertragen für diese Zeit. Wenn wir mal einen Film gucken, der 2 Stunden ist, guck mal, wie die Zeit vergeht, dann macht man so, oh, schön. Oder wenn man im Fußball, für die Jungs, wenn man im Fußball geht, dann kommt er vor dem Fußball, 1 Stunde vorher, 1 Stunde nachher und er hat Geduld. Dann haben wir Geduld in diese Momente. Wisst ihr was? Wallahi, die Engel sind mit uns jetzt. Sie umkreisen uns mit ihren Flügeln. Wisst ihr, was sie jetzt sagen? Sie beten für uns. Sie sagen, Allahumma arhamhum, Allahumma aghfir lahum. O Allah, erbarme dich ihrer. Ja Allah, vergebe ihnen die Sünden. Wer hat das gesagt? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad hat das gesagt. Er sagt, مَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. Wenn die Leute sich zusammen treffen, um Allah zu erwähnen, seine Worte zu zitieren und zu studieren, da kommen die Engel und sie umkreisen sie alle. Die Barmherzigkeit kommt runter. Die innere Ruhe wird zu den Herzen geschenkt. Und Allah erwähnt uns. Erwähnt euch mit Namen. Bei ihm. Und die Engel, bevor wir diese Sitzung verlassen, ein Engel sagt uns, er ruft uns, Anqumu maghfuran lakum. قَدْ بُدِّلَتْ سَيِّئَاتُكُمْ حَسَنَاتُ. Steht, wenn wir fertig sind, steht auf, steht, eure Sünden sind vergeben und ihr habt dafür gute Taten bekommen. Allahu Akbar. Wie schön ist das? Das bekommst du nicht in einem Fußballmatch, wallahi. Das bekommst du nicht bei einem Oscar-Film. Niemals. Das ist eine Sitzung, die Leute und die Muslime schätzen ihre Werk nicht gut. Wenn du den Leuten sagst, kommt mal, am Freitag um 17 Uhr, es wird für jeden Person 100 Euro gegeben. Wisst ihr, was dann passieren wird? Oh. Die Sache, vielleicht bis U-Bahnhof Rathaus Neukölln wird die Reihe sein, damit sie hier reinkommen. 100 Euro, das ist viel Geld. Aber wenn wir ihnen sagen, kommt, eure Sünden werden vergeben. Ihr bekommt gute Taten in eurem Buch, im Jenseits. Na ja, mal gucken. Und wie? Wallah, ich habe keine Zeit. Ich muss lernen und das. Ha? Ich habe einen Termin und sowas. Ja? Und deswegen, weil die Muslime ihren Islam noch nicht richtig verstanden haben. Deswegen, diese Zeit, was wir nutzen, wallahi, ist es für unsere Gunst, für unsere gute Seite. Allah Ta'ala gibt uns dafür, für jeden Moment. Das ist die richtige Zeitnutzung. So, wir kommen jetzt zu, wo bin ich? Das habe ich schon. Ah, das hier. Okay. Jetzt kommen wir, wie unsere tugendhaften Vorfahren über die Zeit gesprochen haben. Al-Hasan al-Basri hat er gesagt, oder das haben wir schon gesagt. Ah, subhanallah. Ja, genau. Okay. Ja. Allah subhanahu wa ta'ala erzählt uns im Koran durch seinen Propheten, als er mit seinen Propheten gesprochen hat, dass sie die Hindernisse vermeiden müssen, die ihre Zeit verschwenden können. Und deswegen werde ich dazu wichtige Hindernisse, die uns davon hindern, dass wir unsere Zeit nicht nutzen. Erste Hindernis ist die Neigung. Diese Neigung, die jeder Mensch hat. Abdullah ibn Abbas, er sagt, jedes Mal, wo die Neigung im Koran erwähnt wurde, Allah Ta'ala hat das immer schlecht gesehen. Die Neigung eines Menschen, der geht immer in der Zeit, in der verlorenen Zeit, in Sachen, wo er seine Zeit nicht gut nutzt. Und deswegen, er hat uns davon gewarnt. Mit seinem Prophet Dawud hat er gesprochen, er sagt, Ja Dawud, Inna ja'alnaka khalifatan fil ard, fahkum bayna an-nasi bil haqq, wa la tattabi' al-hawa, fayudillaka 'an sabilillah. Innal ladhina yadhilluna 'an sabilillah lahum 'adhabun shadidun bima nasu yawm al-hisab. O Dawud, wir haben dich zu einem Staatshalter auf der Erde gemacht. so richte zwischen den Menschen der Wahrheit entsprechend und folge nicht die Neigung, auf dass sie dich nicht von Allahs Weg abirren lässt. Er warnt uns davon. Er sagt uns in Surah Al-Kahf, er sagt zu Muhammad s.a.w. beziehungsweise zu uns, وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. Und gehorche nicht jemandem, dessen Herz wir unserem Gedenken gegenüber unachtsam gemacht haben, der seiner Neigung folgt und dessen Angelegenheit auch Maßlosigkeit ist. Es gibt Leute, die ihre Neigung als Gott genommen haben. Alles, was ihnen seine Neigung sagt, mache ich. Ah, gibt es heute eine Party? Mache ich. Gibt es heute eine Geld? Er macht alles, was ihm seine schlechte Seite sagt, dass er Zeit verschwindet, dass er nichts macht, er folgt das. Und das hat Allah Ta'ala erschaffen, damit er uns prüft, damit er die Besten auswählt. Allah Ta'ala sagt, أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ. Was meinst du wohl zu jemandem, der sich als seinen Gott seine Neigung genommen hat, den Allah trotz seines Wissens hat in die Irre gehen lassen und dem er das Gehör und das Herz versiegelt hat und auf dessen Augenlicht eine Hülle gelegt hat? Wer kommt ihm? Wer kann ihm nach Allah recht leiten? Bedenkt ihr denn nicht? Deswegen die Neigung, liebe Geschwister, ist ein sehr großer Feind zu uns, der uns in die Irre bringt. Man muss mit der Zeit vernünftig gehen, mit Vernunft, dass man weiß, wie man mit der Zeit umgeht. Wenn du, Allah, Muhammad s.a.w. sagt in einem Hadith bei Ahmad, sahih, er sagt, أعذر الله امرأ بلغ من العمر 60 سنة. Allah Ta'ala nimmt keine Entschuldigung von einem, der 60 Jahre erreicht hat in seinem Alter. Keine Entschuldigung mehr. Er hat genug Zeit. Deswegen, wenn man 60 Jahre erreicht hat und man ist immer in der Irre, nur vorgestern, ich mache auf den marokkanischen Kanal, ich wundere mich, oh, ein ganz alter Mann, der kurz vor dem Sterben ist. Und dann machen sie mit ihm aus Syrien, sie machen mit ihm ein Interview. Und er sagt, ja Lili, ja Lili, ja Lili, ja. Und er beginnt zu singen, ja Lili, ja. Ich sage, Subhanallah, Subhanallah. Was ist? 60, über 60 Jahre. Und er ist noch immer in diesem Weg. Statt dass er diese Stimme für den Koran gibt, statt dass er sich für die Religion mehr kümmert, Er verbringt seine Zeit bei Yalili, Yalili. Subhanallah. Subhanallah. Das sind Leute, die Zeit missverstanden haben. Sie haben die Zeit nicht verstanden. Sie sind nicht vernünftig. Es gibt einen anderen Grund oder ein anderes Hindernis, der uns hindert, dass wir die Zeit gut nutzen können. Faulheit. Faulheit. Dass man faul ist. Dass man nichts machen will. Diese Schwäche, die man hat. Und diese Schwäche kommt von dem Scheitan. Guckt mal, Wallahi, unsere Religion gibt uns so viele Stärke. Aber wir lassen die so hinter unseren Rücken. Unsere Religion lehrt uns Disziplin und gegen Faulheit. Guckt mal nur die Gebote des Islams. Gebet, Fasten, Almosen, Hajj. Ist das alles nicht mit Zeit verbunden? Alles mit Zeit. Ramadan ist ja immer in Ramadan. Ja? Die Gebetszeiten, 5 Gebetszeiten. Aber passt auf. Wir merken, dass Allah subhanahu wa ta'ala das Gebet ganz besonders betrachtet hat. Im Koran kommt und sagt in Surah Nisa: Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Das Gebet ist für die Gläubigen mit festgesetzten Zeiten zu verrichten. Normalerweise alle Gebete oder alle Gottesdienste wie Fasten und Al-Hajj. Aber bei dem Gebet hat er genau gesagt, sicher, diese Gebete fünfmal am Tag, morgen, Abend und so, das lehrt uns diese Disziplin. Aber weil die Muslime das nicht mit Herzen tun, lernen sie nicht diese Disziplin. Es gibt eine Rede von Ibn al-Qayyim al-Juzi, rahimahullah. Er sagt, der Verlust der Zeit ist schlimmer als der Tod, nach seiner Vorstellung. Schlimmer als der Tod. Hä? Dass man seine Zeit verliert, für ihn, ist wichtiger oder ist schlimmer, als wenn man tot ist. Warum, sagt er, wenn du Zeit verlierst, wenn du deine Zeit verlierst, du brichst die Verbindung zwischen dir und Allah und zwischen dir und den Akhira. Weil wenn man seine Zeit verschwendet, dann ist man in der Irre. Aber der Tod, der trennt dich von was? Von Dunya, von diesseitigem Leben. Die ist sowieso, hat keinen guten Wert. Aber die Zeit, wenn du das nicht nutzt, der bricht dich von Allah subhanahu wa ta'ala. Das andere Hindernis ist Shaitan. Der Shaitan nutzt das, dass er uns in der Irre bringt. Und guckt mal in den Koran. Er hat geschworen, dass er die Menschen in die Irre bringt und dass er sie alle zerstört. Deswegen, euer Feind ist Shaitan. Folgt ihm nicht. Es gibt eine andere Sache, das ist sogenannte auf Arabisch At-Taswif, dass man Saufa. Wie kann man sowas auf Deutsch erklären? Taswif. Hinausschieben, barakallahu fik. Dieses Hinausschieben. Morgen soll ich das machen. Weißt du, ich mache das nicht morgen, mache ich nächste Woche. Und dann nächste Woche, weißt du, ich mache das, ich habe noch Zeit. Dieses Hinausschieben, dass man nicht in der Sache rankommt. Und das hat Gründe. Entweder hat man Angst vor dieser Sache, oder ist diese Sache ganz schwer zu verrichten. Er hat seinen Plan schwer ausgewählt. Nicht nach seiner Leistung, sondern nur nach seinen Wünschen, wie manche Leute so leben. Er hat Pläne, was er nicht schaffen kann, und beziehungsweise, was passiert, er kann das nicht verrichten, er schiebt. Das ist auch eine Hindernis. Ein anderes Hindernis, und das ist sehr, sehr wichtig, deine Umgebung, deine Freunde, deine Freundinnen, mit wem du gehst, mit Zeitmörder oder mit Zeitnutzer. Mit wem gehst du? Mit Zeitklauer oder mit Zeit, diejenigen, die Zeit ehren? Deine Umgebung. Muhammad s.a.w. gibt uns dafür ein sehr schönes Beispiel. Er sagt, مثل الجليس الصالح والجليس السوء كبائع المسك ونافخ الكير. Er sagt, das Beispiel oder das Gleichnis von dem guten Freund beziehungsweise dem schlechten Freund, genauso wie der Moschusverkäufer und der Schweißer, sagt man Schweißer, derjenige, der schmiert und sowas. Ja? Also der mit Eisen arbeitet und der riecht, das riecht bei ihm immer. Und es ist immer schmutzig. Das Gleichnis von guten und schlechten Freunden ist wie der Moschusverkäufer und der Schweißer, nenne ich. Oder? Schmied. Der Moschuskäufer, wenn du bei ihm bist und du kaufst nicht ein, dann gehst du zu deiner Frau oder zu deiner Verwandten mit schönem Geruch. Oh, du riechst gut. Du hast gar nicht gekauft, aber du hast trotzdem einen Nutz gebracht. Das ist der gute Freund. Du hast immer von ihm was Gutes. Immer lernst du von ihm was Gutes. Der schlechte Freund ist genauso wie dieser Schmied. Wenn du zu ihm gehst, entweder schlechtes Geruch oder du wirst deine Kleidung werden verbrannt durch diese Scharara, wie das heißt, dieses Feuer, was daraus kommt. Deine Kleidung werden geschädigt. So ist der schlechte Freund. Entweder schädigt dich oder er bringt dir was Schlimmes bei. Andere Sache, wallahi, wir sind nicht diszipliniert. Guckt mal, ich sage, wir müssen unterscheiden. Es gibt Islam und Muslime. Das ist der Islam, was wir vorhin gelernt haben, wie unsere Ureltern waren, wie sie die Zeit geirrt haben, wie waren sie hoch und oben. Aber wir leben nicht mehr nach dem Islam, wir sind mal diszipliniert. Deswegen, ich rede über meine Umgebung selber in Marokko. Zwischen Asr-Gebiet und Maghreb-Gebiet ist immer ja viel Zeit, sag? 3-4 Stunden. Wenn man mit jemandem einen Termin ausmacht, der sagt, treffen wir uns nach Asr-Gebiet? Er sagt ihm, alles klar. Nach Asr-Gebiet. Wann? 17 Uhr? 16? 18? 19? Die haben keine Zeit, sie schätzen nicht. Also, Termin wird gemacht und kommt auch zu spät. Wir sind nicht diszipliniert. Und das kommt davon, weil es hier kein Gottesfurcht gibt. Wallahi, wenn du Allah Ta'ala furchtest, bei jeder Bewegung denkst du an Allah subhanahu wa ta'ala. Guckst mal Abu Bakr Siddiq. Wie lange hat er geführt, dieser Khalifa, nach dem Muhammad sallallahu alaihi wasallam? 2 Jahre und 6 Monate. In 2 Jahren ist er in die Geschichte reingekommen. Er hat eine sehr große Versuchung ausgelöst unter den Muslimen. Er hat viele Kriege gegen die Leute, die vom Islam rausgetreten sind und sie wollten den Islam zerstören. Umar ibn al-Khattab, 10 Jahre. Wisst ihr, was er in 10 Jahren gemacht hat? In diesen 10 Jahren, die persische Zivilisation ist weg, verschwunden. Wo sind die? Nicht mehr. Die römische Zivilisation hat sich unterworfen. Ägypten, Syrien, Palästina, alles. China, Indien, Afghanistan und dann Osteuropa, ganz Russland und bis Nordafrika und bis zu Paris. Es ist in einer kurzen Zeit. Die Leute wissen, was Zeit ist. Einmal, ich erzähle euch nur eine Sache über Umar ibn al-Khattab. Einmal in einem sehr heißen Tag. Kennt ihr den Tag von der Wüste, wenn ihr in der Wüste wart? Ich war selber dort einmal in einem heißen Tag. Ich konnte nicht laufen. Du kannst nicht laufen. Du wirst deine Haut lassen, wenn du barfuß läufst. In einem ganz heißen Tag, wenn die Sonne im Herzen vom Himmel ist, keiner läuft draußen. Uthman ibn Affan erzählt uns, er guckt auf dem Fenster, er sieht einen Mann, der rennt. Hinter wem rennt er? Er rennt hinter ein Schaf. Wer ist der? Er guckt weiter. Oh, das ist der Bundespräsident. Der Khalifa. Der Führer. Das ist der Präsident. Das ist der Führer. Umar. Er rennt hinter ein Schaf. Er sagt ihm, ja Umar, ja Amir al-Mu'minin. Komm, was ist los? Er sagt ihm, ja Uthman. Das ist ein Schaf. Von Baitul Mal. Das ist von dem Tresor der Muslime. Es gibt dieser Tresor, wo alle Gaben kommen, damit den armen Menschen davon gegeben wird. Ein Schaf ist weggeflüchtet. Er selber, er rennt hinter dem Schaf. Er sagt ihm, ja Amir al-Mu'minin, es ist so heiß, komm doch unter den Schatten und schick mal einen Arbeiter von dir, er soll das holen. Er sagt ihm, ja Uthman, geh zu deinen Schatten zurück, wirst du mich dann nutzen am Tag der Auferstehung. Wenn Allah Ta'ala mich danach fragt, Allahu Akbar. Sagen wir das zu unseren Präsidenten dort. Guckt mal, ein Schaf. Ein Schaf und was er dafür macht. Und in dieser Zeit, er hat Persien. Er hat die ganze Ägypten, Syrien, alles hat er gehabt. Reichtum der Erde. Wie er war, ganz bescheidener Mensch. Diese Leute nutzen ihre Zeit. Eine andere Hindernis ist, die Unwissenheit, dass die Leute die Zeit nicht wissen, was ist die Zeit, was heißt Zeit. Diese Unwissenheit bringt uns dazu, dass wir immer unsere Zeit verschwinden. Und die meisten Menschen schätzen das nicht und wissen nicht den Wert der Zeit. Jetzt, wie führen wir, damit beende ich inshallah ta'ala, und wir können mal einen Zeitbereich öffnen für Fragen, wenn es gibt. Wie nutzen wir unsere Zeit am besten? Denk an den Tod. Denk, dass du demnächst deine Stelle erreichst. Dass du sterben wirst. Wallahi, wenn du das immer in deinem Kopf hast, du wirst die Zeit so schön und so gut nutzen. Aber wenn du den Tod vergisst und du guckst nur auf die Welt, nur auf Schönheitssachen der Welt, Geld und Autos und Frauen und, dann gehst du in der Irre. Dann bleibst du und du verschwindest deine Zeit. Eine andere Sache ist Muhasabatun Nafs. Dass man sich selber zur Rechenschaft zieht. Bevor du schläfst, hey, du fragst dich selber, was habe ich heute getan? Wie war mein Tag heute? Wie war mein Tag? Habe ich etwas Zeit verschwunden? War meine Zeit regelrecht? Ist meine Zeit gut? War ich gut? Zieh dich zur Rechenschaft selber. Der Dichter sagt, das ist ein sehr schöner Satz, kompakt, aber hat vieles. دقائق قلب امرئ قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. Kennt ihr diese Herzschläge? Er beschreibt sie, er sagt, die Herzschläge sagen uns selber, passt auf, das Leben ist nur ein paar Sekunden und ein paar Minuten. Du hörst ja das Herz. Das heißt, unser Herz sagt uns, so ist das Leben. Es ist Sekunden und Minuten. Du musst nichts verschwenden. Aber er sagt jetzt eine Frage. Was ist mit Abdul Azim los? Was will er von uns? Will er von uns, dass wir ganzen Tage nur mit Gottesdienst und mit Gebete und dass wir... Nein, nicht so. Du musst klug sein. Du kannst Tag und Nacht im Gottesdienst sein. Tag und Nacht. Und du musst, nicht nur kannst, du musst Tag und Nacht im Gottesdienst sein. Wie? Will er von uns, dass wir Mönche hier sind? Dass wir draußen so nicht arbeiten und so? Nein, nicht so. Lebe nach dem Islam. Und mit guter Absicht. Wenn du schläfst, schlaf, wie Muhammad s.a.w. uns gezeigt hat. Sag Bismillah. Ja Allah, ich gehöre dir. Das ist meine Seele, ich gebe dir meine Seele. Vergib mir meine Sünden. Und du machst diese Dua, Bismillah, Amut wa Ahya, im Namen Allahs sterbe ich. Wenn man diesen Satz hört, es ist immer gefährlich, im Namen Allahs sterbe ich. Nee, wir meinen das nicht so. Ja? Im Namen Allahs sterbe ich, jeder stirbt, wenn man schläft, sah? Deswegen sagt man, im Namen Allahs sterbe ich, gebe ich meine Seele und im Namen Allahs stehe ich wieder auf. Diese 7 Stunden, die du geschlafen hast, das ist als Gottesdienst für dich berechnet. Allahu Akbar, Allah ist so freigebig, er gibt gerne. Du gehst in den letzten Ort rein. Was ist das, die Toilette? Du gehst mit der Sunnah, du kommst mit linken Fuß rein, Bismillah. A'udhu billahi min al-khubuti wal-khaba'ith. O Allah, schütz mich von den Shayatin und ihre Frauen. Und du kommst rein. Und du kommst raus, rede nicht in der Toilette. Es ist nicht von der Sunnah. Es gibt Leute, die lesen gerne bei der Toilette. Und es gibt Leute, die reden. Nein, es ist nicht von Sunnah und es ist verboten. Und du kommst raus mit rechter Fuß, Rufranak. O Allah, Verzeihung, vergib mir. Diese Zeit ist als Gottesdienst berechnet. Guckt mal, wie der Konto voll wird. Wie der Konto voll wird. Und dann, wenn du auch zu arbeiten gehst, warum arbeitest du? Ich arbeite erstmal, um meine Kinder zu ernähren, wenn du Kinder hast. Das ist ein guter Ziel. Zweitens, um die Muslime auch zu helfen, die nicht kein Geld haben. Wenn Allah Ta'ala mir Geld gibt, dass ich davon, Allah Ta'ala sieht deine Absicht und er guckt dein Herz. Er gibt dir die viele Löhne. Und du packst ein und deine ganze Zeit ist im Gebet. Gute Freunde zu haben, ist auch sehr wichtig. Zeit führen und gut führen, bevor du schläfst. Machen wir das. Es ist wirklich was Gutes. Mach mal einen Plan. Was mache ich morgen? Was mache ich nächste Woche? Was mache ich? Ordne deine Zeit. Und ordne deine Ziele. Leb nicht so ziellos. Mach alles mit Zielen. Aber auch die Disziplin, die der Islam uns gelehrt hat, dass wir diszipliniert werden. Damit inshallah mit diese paar Wörter als Erinnerung zu euch werde ich mein Thema beenden. Ich möchte von euch, dass wir alle erfolgreiche Muslime werden. Ja, wir möchten, dass wir alle gute Niveaus erreichen. Warum? Wir brauchen Ingenieure, wir brauchen Doktoren, Ärzte, Forscher, wir brauchen in allen Bereichen. Wir Muslime, du, wir alle, wir tragen eine Verantwortung gegenüber Allah und gegenüber unserer Nation, was ist die islamische Nation, dass wir alle arbeiten in allen Bereichen, dass wir unsere Zeit nicht verschwenden und dass wir für diese Nation etwas auch, was Gutes geben. Wir möchten alle erfolgreich werden. Gehen wir weiter. Verbringen wir unsere Zeit richtig. Und es gibt Leute, sie wissen nicht, wie sie mit der Zeit umgehen. Sie haben schlechte Führung. Genauso wie dieser Mann, der einen Baum mit einer Axt abschneiden wollte. Und der Axt war nicht so scharf. Und er hat lange Zeit damit verbraucht. Er schlägt. Und der Baum ist immer hart. Da kam sein Freund, der sagt ihm, was ist los? Geh und mach deinen Axt scharf. Er sagt, ich habe keine Zeit dafür. Guck mal, ich habe so viel Arbeit. Dumm. So sind viele Muslime. Oder auch Menschen. Wir müssen die Wichtigkeit ordnen. Wie ordnest du deine Zeit? Was wichtig ist? Ordne deine Zeit. Du lebst, du hast 24 Stunden am Tag. Du verbringst so viel im Schlaf, so viel im Essen, so viel im Trinken und U-Bahn fahren und arbeiten und so. Aber auch lasse Zeit für Allah. Wallah, das gibt dir eine große Stärke, eine große innere Stärke, aber auch eine andere Sache. Kehren wir zu Allah Ta'ala. Bereuen wir. Tubu ila Allah. Kehren wir zu Allah Ta'ala zurück. Und derjenige, der Sünder ist, der soll Allah Ta'ala um Vergebung beten. Allah Ta'ala vergibt uns und reinigt uns. Und Allah Ta'ala freut sich, wenn wir zu ihm zurückkehren. Eine andere Sache, solche Sitzungen. Bewahrt sie. Geht dahin, damit ihr Wissen lernt. Nur damit gehst du weiter. Ohne das bist du immer hinten. Liebe diese Sitzungen. Du musst die lieben. Da lernst du über deine Religion. Noch eine andere Sache. Denken wir an die Rechnung vor Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir gefragt werden. Und denken wir daran, dass wir in Deutschland leben und dass die Muslime ganz besonders beobachtet sind. Guckt mal. Wenn ein Christ jemand, ein Verbrechen macht und tötet, der will, ein Mann, der heißt Thomas, der ist von Potsdam, hat einer getötet. Aber wenn ein Muslim jemand tötet, was wird? Gleich mit Islam verbunden. Deswegen, wir tun gut für Islam, aber auch schlecht, wal'iyadu billah. Passt auf, wir alle sind Vorbild in dieser Gesellschaft. Mit deinem guten Charakter, mit deinem guten Verhalten. Sei erfolgreich, sei diszipliniert, sei gut, auch mit deinem Glauben. Allah subhanahu wa ta'ala gibt dir so viel Lohn, was du gar nicht vorstellst. Und am Tag der Auferstehung wunderst du dich, ja Allah, so viele Löhne habe ich, das habe ich gar nicht getan, woher habe ich das alles? Allah subhanahu wa ta'ala wird dir sagen an der Zeit, du warst als Vorbild für viele Menschen, die den Islam durch deine Taten genommen hat. Ich sehe nur einen Bruder, seine Nachbar ist neben ihm, er guckt, wie er sich verhält, er hat sich für den Islam interessiert. Alhamdulillah, jetzt ist er auf dem Weg, den Islam zu nehmen. Aqulu qawli hada wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu. Ich danke euch sehr für das gute Zuhören.